Aus Anlass des 5. Todestages von Genossen Kim Jong-il gewährte Zhou Il-min, Vertreter der Pyongyanger Zweigstelle der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, am 15. Dezember einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview. Der Vertreter sagte, in den Herzen der südkoreanischen Bevölkerung sei das sonnenhelle Antlitz vom Heerführer Kim Jong-il tief eingeprägt, der dem Süden die Hoffnung auf die Wiedervereinigung Koreas gegeben habe. Dank seines unerschütterlichen Willens zur Landesvereinigung und seiner mutigen Entscheidung für das Land und die Nation seien die Süd-Nord-Gipfeltreffen zustande gekommen und die gemeinsame Erklärung vom 15. Juni und die Deklaration vom 4. Oktober angenommen wurden, wodurch ein neues Zeitalter der selbstständigen Landesvereinigung eingeleitet worden sei, das mit der Idee durch unsere Nation selbst voranschreite. Das Verdienst von Kim Jong-il durch hervorragende Idee und außergewöhnliche Führung, die Vereinigungsbewegung der Landsleute weise geführt zu haben, werde in die Geschichte des ewigen Gedeihens der Nation glänzend eingehen. An der Spitze der Sache für Landesvereinigung stehe heute Marschall Kim Jong-un. Mit Überzeugung, dass dank seiner Führung das Heimatland sicher wieder vereinigt werde, werde man für die Landesvereinigung noch energischer kämpfen.